Zweites Kapitel: Einhards Leben Karls des Großen. Die Lebensbeschreibung Karls des Großen von Einhard gehört zu den bekanntesten und berühmtesten erzählenden Geschichtsquellen des Mittelalters. Der Forschung gilt bis heute dies Werk als unzweifelhaft echt. Ich will hiergegen auch nicht behaupten, dass überhaupt niemals ein echtes Werk Einhards über Karl existiert habe. Aber ich werfe die Frage auf: Ist das Werk Einhards, so wie es heute vorliegt, die alte, echte, unangetastete Quelle? Ich verneine diese Frage und behaupte, das heute vorliegende Werk ist durch die Fälschergenossenschaft systematisch umgearbeitet, das heißt gefälscht worden. Das echte Werk Einhards ist vernichtet worden. Über die Biografie Kaiser Karls, der unter dem Verfassernamen Einhard umgeht, hat Ranke sich wie folgt vernehmen lassen: Vielleicht in keinem neueren Werke tritt die Nachahmung der Antike stärker hervor als in Einhards Lebensbeschreibung Karls des Großen. Sie ist nicht allein in einzelnen Ausdrücken und der Phraseologie, sondern in der Anordnung des Stoffes, der Reihenfolge der Kapitel, eine Nachahmung Suetons. Wie auffallend, dass ein Schriftsteller, der eine der größten und seltensten Gestalten aller Jahrhunderte darzustellen hat, sich dennoch nach Worten umsieht, wie sie schon einmal von einem oder dem anderen Imperator gebraucht worden sind. Einhard gefällt sich darin, die individuellsten Eigenheiten der Persönlichkeit seines Helden mit den Redensarten zu schildern, die Sueton von Augustus oder Vespasian oder Titus oder auch hier und da von Tiberius gebrauchte. Das Buch ist voll von historischen Fehlern. Nicht selten sind die Regierungsjahre falsch angegeben. Über die Teilung des Reiches zwischen den beiden Brüdern wird das Gegenteil von dem behauptet, was wirklich stattgefunden hat. Namen der Päpste werden verwechselt, die Gemahlinnen sowohl wie die Kinder Karls des Großen nicht richtig aufgeführt. Es sind so viele Verstöße zu bemerken, dass man oft an der Echtheit des Buches gezweifelt hat, obwohl sie über allen Zweifel erhaben ist. So hat ein Ranke, so hat der größte deutsche Geschichtsschreiber geurteilt. Stellen wir diesem Urteil den Ausspruch eines der bedeutendsten Diplomatiker an die Seite: Die Fülle der entdeckten Fehler und Unregelmäßigkeiten in den urkundlichen Schriftstücken des Mittelalters berechtigt uns nicht mehr, selbst den Nonsens als Verdachtsgrund geltend zu machen. So wird mit erschreckender Deutlichkeit klar, auf welchem gefährlichen Punkte die historische Forschung samt und sonders mit ihren relativen Scheinmethoden angelangt ist. Was schert die Forscher die lebendige Erfahrung? Was schert sie der gesunde Menschenverstand? Und wenn sie noch so gern über die ungeheuerlichsten Entgleisungen und Verstöße der mittelalterlichen Urkunden- und Chronikenschreiber den Kopf schütteln möchten, es ist ihnen durch ihre heilige, altüberlieferte kritische Vergleichungsmethode verwehrt, vermittels der sie empirisch festgestellt haben, dass der Kern der schriftlichen Überlieferung unzweifelhaft echt ist. Was das Leben Karls von Einhard im Besonderen anbelangt, so wird jeder Zweifel an der Echtheit mit dem Hinweis unterdrückt: Einhard darf nicht als singuläre Erscheinung betrachtet werden. Die Fehler, die man ihm nachweisen kann, sind in der gleichen Weise und Schwere von aber 100 anderen als echt anerkannten Schriftstellern des Mittelalters gemacht worden. Will man denn etwa alle diese Autoren für unecht erklären? Also ist auch die Biografie Karls des Großen selbst für Ranke hinsichtlich ihrer Echtheit über allen Zweifel erhaben. Ein anderer neuzeitlicher Historiker, M. Tangel, hat den Satz ausgesprochen: Wir sind bei allen unseren Forschungen Sklaven der Überlieferung. Ein wahres Wort, nicht nur in der speziellen Bedeutung, in der Tangel es gerade angewandt hat, sondern im Hinblick auf die historische Forschung überhaupt, ganz besonders aber in Bezug auf die Methode. Wer mit mir den gesunden Menschenverstand als den allein zuständigen Richter anruft, der ist sich schon nach den kurzen Angaben Rankes über die Natur und Herkunft der dem Einhard zugeschriebenen Lebensbeschreibung Kaiser Karls völlig klar. Das Büchlein, so wie es vorliegt, ist eine unverkennbare Frucht der universalen Geschichtsdichtungsaktion. Eine nähere Besprechung mag den ersten Eindruck verstärken. Um die Schwere und Bedeutung der zu besprechenden Verstöße Einhards ganz zu verstehen, ist es notwendig, sich daran zu erinnern, dass dieser Autor nicht 50 oder 100 Jahre nach Karls Tode geschrieben, auch sein Dasein nicht in einer weltentlegenen Klause abgelebt haben soll, sondern dass er, nach der Überlieferung, jahrelang am Hofe Kaiser Karls zugebracht, mit Karl selbst sowie mit den Gliedern der kaiserlichen Familie vertrauten Umgang gepflogen hat und mit bekannten und bedeutenden Gelehrten am Kaiserhofe verkehren musste. In der Lebensbeschreibung des Kaisers, die, wenn echt, nicht lange nach Karls Tode entstanden sein könnte, schreibt nur der angebliche Zeitgenosse Einhard über die Geburt, die Kindheit, ja auch das Knabenalter Karls etwas zu sagen, hielte ich für töricht, weil niemand etwas darüber schriftlich aufgezeichnet und niemand mehr am Leben ist, der Auskunft darüber geben könnte.